Holz und Kilo Entertainment, yeah. 2008. An so manchen Tagen, und das kommt wirklich nicht oft vor, bin ich Sebastian und nicht Hip-Hop's Holzkopf. Bin ich der dicke Spitter, der sein Shit durch die Box rockt. Schreib nicht am dicken Hits, bis sie brennen wie Molotow. Da bin ich einfach nur ein junger Mann aus der Großstadt, der Bock hat, Dinge zu tun, die jeder sonst macht. Mit dem Radfahren, grillen am Sonntag, mit der Freundin am See oder im Club sein. In der Spielothek seine Scheine liegen lassen und sich keine Gedanken über die Flows und Beats machen. Einfach die Sportschau gucken und dabei Bier tanken, ausschlafen und nicht die Planung für nächsten Kick machen. Jeden Tag stundenlang im Center sein, bisschen trainieren und danach quatschen mit Melly und Heinz. Einfach nur das Leben feiern, wie es mir gerade passt. Und gerade dasselbe, das die sagen hat. Ey, ja, ich wär so gern normal. Nicht der Rapper sein, der ständig nur an Texten feilt. Ich wär so gern wie der, wie du. Doch ich nehme keine Freizeit, ich schreib meist. Ey, ja, ich wär so gern normal. Nicht der Rapper sein, der ständig nur an Texten feilt. Ich wär so gern wie der, wie du. Doch ich nehme keine Freizeit, ich schreib meist. Ich würde gern meinen Song hören, ohne ihn zu analysieren. Wo ist die Snare, wo ist die Kick, ist da nicht eine zu viel? Ist da nicht eine, die ich an das gesetzt hätte? Ist da nicht eine Stelle für ein 60er Sample? Ich hätte mal gern einfach nur Spaß beim TV gucken, ohne sich bei jedem zweiten Clip zu denken, den haust du rum. Da war ein Fehler im Reim, da geht ein besserer Style, da würde ich anders flowen. Mensch, der kann das doch. Ich würde gern ohne Player das Haus verlassen, ohne sich zu denken, ey, das ist doch gar nicht auszuhalten. Aufwachen, ohne zu wissen, was ich heute mach, anstatt zu denken, setz dich hin und schreib einen neuen Part. Ich würde gern einfach mal stundenlang shoppen gehen, Geld verpulvern, ohne sich zu denken, ich muss die Flocken zählen. Es wäre doch dumm, das Geld hier sinnlos einfach rauszuhauen. Ich brauch doch neues Equipment für einen sauberen Sound. Ey, ja, ich wär so gern normal. Nicht der Rapper sein, der ständig nur an Texten feilt. Ich wär so gern wie der, wie du. Doch ich nehme keine Freizeit, ich schreib meist. Ey, ja, ich wär so gern normal. Nicht der Rapper sein, der ständig nur an Texten feilt. Ich wär so gern wie der, wie du. Doch ich nehme keine Freizeit, ich schreib meist. Ich würde lieben gern einfach auf einer Parkbank sitzen, eine Zeitung lesen, ohne Reime an den Rand zu kritzeln. Ich würde gern die Straße runterlaufen, ohne nach dem Buch zu schauen, in dem die Reime stehen, ja mich wundert's auch, dass ich so abhängig bin von all den Drums und den Dingen, die weder Fun noch viel Sinn für manche andere bringen. Ich würde gern lieben gern Lieder hören. Ich meine, dass ich diesen Vers ein bisschen besser bringen könnt. Ich würde lieben gern meine Uhr und mein Telefon im See versenken, damit ich Zeit hab für Heinz, Erik und Flo, für Claudia, Mike und Yvonne, für jeden einzelnen Freund, der sich die Mühe macht, mich einfach zu callen. Doch das bin ich nicht. Leider, leider, das bin ich nicht, das ist kein Witz. Ich schreib schon wieder an einem Riesenhit. Ich geb mir wieder einen Tritt, arbeite wieder damit. Die frische Musik hört, die nur Kilo vertickt. Ey, ja, ich wär so gern normal. Nicht der Rapper sein, der ständig nur an Texten feilt. Ich wär so gern wie der, wie du. Doch ich nehme keine Freizeit, ich schreib meist. Ey, ja, ich wär so gern normal. Nicht der Rapper sein, der ständig nur an Texten feilt. Ich wär so gern wie der, wie du. Doch ich nehme keine Freizeit, ich schreib meist.